Ein neuer Gott. Als Julia Mäßer und ihre Enkel von Emesa nach Rom zogen, um das Imperium zu regieren, hatten sie etwas im Gepäck. Einen Gott namens Elagabal. Elagabal war der Hauptgott von Emesa, der Gott der Sonne. Mitten in der Stadt stand ein großer Tempel mit einem schwarzen Stein, von dem es hieß, er stamme direkt vom Himmel. Und wer weiß? Vielleicht war der Brocken ja tatsächlich ein herabgestürzter Meteoroid. Der jugendliche Kaiser Varius brachte den schwarzen Stein jedenfalls mit nach Rom, errichtete dem Sonnengott dort einen neuen Tempel und erzählte den Römerinnen und Römern viele Geschichten über Elagabal. Er ließ sogar Münzen prägen, auf denen der heilige schwarze Stein abgebildet war. Die meisten Römerinnen und Römer hatten noch nie von Elagabal gehört, aber sie waren an das Auftauchen neuer Götter gewöhnt. Denn wenn die Leute innerhalb des riesigen Reiches umzogen, nahmen sie ihre Götter oft mit an ihren neuen Wohnort. Zu Scipios Lebzeiten glaubten die Römer an die Gottheiten Jupiter, Mars und Venus und die Griechen an Artemis, Zeus und Athene. Die Karthager wiederum verehrten Baal, Tanit, den Heilgott Eschmun und weitere Gottheiten. Die übrigen Stämme und Völker des Römischen Reiches hatten wieder andere Götter. Aber nachdem all diese Menschen in einem Reich vereint waren, sich unterhielten, dieselben Theaterstücke besuchten und manchmal sogar untereinander heirateten, begannen sie, den Glauben an ihre Götter miteinander zu teilen und zu vermischen. Wenn Leute von einem besonders interessanten neuen Gott hörten, kam es vor, dass sie anschließend seinen Tempel besuchten. Viele Menschen reisten zum Beispiel nach Ephesos, um sich den berühmten Artemis-Tempel anzusehen. Und wenn eine Römerin krank wurde, konnte es passieren, dass sie sich an den karthagischen Heilgott Eschmun wandte. Oder ein karthagisches Mädchen, das in einen römischen Jungen verliebt war, ging zum Tempel der römischen Liebesgöttin Venus und bat darum, dass sich der Junge in sie verliebte. Wir wissen nicht, ob Venus das konnte und ob es sie überhaupt gab. Aber was tut man nicht alles, wenn man verliebt ist? Und selbst wenn es nicht half? Es schadete sicher auch nicht. Im Römischen Reich verbreiteten sich also viele verschiedene Göttergeschichten. Eine besonders interessante und wichtige Geschichte machte sogar noch vor Elagabals Umzug nach Rom die Runde. Sie stammte aus einem Land südlich von Phönizien. Und die ersten, die sich diese Geschichte erzählten, waren einige Juden. Juden wie Jona glaubten an einen großen, mächtigen Gott, der hoch über den Wolken sitzt und die Welt und die Menschen regiert, die er selbst erschaffen hat. Die Juden sagten, ihr Gott sei so mächtig, dass er tun könne, was er wolle, zum Beispiel das Meer teilen oder die Sonne verschwinden lassen. Aber für einige Juden gab es einen Haken an dieser Geschichte. Denn wenn der jüdische Gott so mächtig war, warum ließ er es dann zu, dass die Römer die Juden unterdrückten und versklavten? Sie grübelten lange über diese Frage nach, aber sie fanden keine Antwort. Schließlich begannen sie, eine neue Geschichte zu erzählen. Sie sagten, der himmlische Vater habe einen Mann namens Jesus auf die Erde geschickt, der in einem kleinen Dorf namens Nazareth aufwuchs. Und dieser Jesus würde den Menschen alles erklären. Die Dorfbewohner gingen davon aus, dass er der Sohn eines bettelarmen Zimmermanns war, aber die Anhänger von Jesus behaupteten, er sei in Wirklichkeit der Sohn des himmlischen Vaters. Das klingt ein bisschen nach einem Theaterstück von Terenz, oder? Ein armer Junge, der sich als Sohn eines Mächtigen entpuppt? Zum Beweis zählten seine Anhänger all die erstaunlichen Wunder auf, die Jesus angeblich vollbrachte. Blinde und Taube heilen zum Beispiel und sogar Tote zum Leben erwecken.